Erster ein Lied von David. Herr, höre mein Gebet. Du bist treu. Bitte antworte mir. Zweiter, bestrafe mich bitte nicht. Kein Mensch ist vor dir ohne Fehler. Dritter, mein Feind jagt mich. Er macht mein Leben kaputt. Ich sitze im Dunkeln. Vierter, ich habe keine Kraft mehr. Mein Herz ist starr vor Angst. Fünfter, ich denke an die alte Zeit. Ich denke an deine Taten. Sechster, ich strecke meine Hände zu dir. Ich brauche dich wie trockenes Land. Siebter, Herr, antworte mir schnell. Ich bin schwach. Versteck dich nicht vor mir. Achter, zeige mir am Morgen deine Liebe. Ich vertraue dir. Zeige mir den Weg. Neunter, Herr, rette mich vor meinen Feinden. Ich warte auf dich. Zehnter, zeige mir, was du willst. Du bist mein Gott. Führe mich gut. Elfter, Herr, lass mich leben. Du bist gut. Hilf mir aus der Not. Zwölfter, besiege meine Feinde. Hilf mir gegen alle bösen Menschen. Ich diene dir.